reiste ich herum in ganz Europa. Wochenlang war ich oft nicht zu Haus. Fühl mich wie mein Opa, habe keinen Antrieb mehr. Ich komm einfach nicht mehr raus. Das Fernweh hat bei mir stark abgenommen. Allein zum Supermarkt ist es fast zu weit. Die letzten Jahre habe ich fast nichts mehr unternommen. Ich hätte jede Menge Zeit. Ich komme nicht mehr vor die Tür. Ich komme nicht mehr aus dem Haus. Bring ich mal den Müll nach unten, geht schon bald die Puste aus. Verbring das Leben auf der Couch. Ich komme nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr raus. Neulich sag ich meiner Frau, mein Schatz, ich geh jetzt Zigaretten holen, weil ich welche brauche. Doch schon im Treppenhaus war klar, dass das wohl nichts war, weil ich ja gar nicht rauche. Früher ging ich noch einmal im Monat shoppen, Leute treffen in den vielen Bars und Kneipen. Der Online-Pizzadienst ist heute nicht mehr zu toppen. Die Jungs, die sehe ich noch beim Skypen. Ich komme nicht mehr vor die Tür. Ich gehe nicht mehr auf die Piste. Auch die Kegeltour nach sonst wohin steht nicht mehr auf meiner Liste. Verbring das Leben auf der Couch. Komme nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr raus. Ich war noch niemals in New York und auf Hawaii. Wie der Schlager sagt, noch niemals richtig frei. Doch mein Leben ist kein Schlager, fühl mich eher als Versager. Und so bleibt es wohl dabei. Ich komme nicht mehr vor die Tür. Gehe nicht mehr auf die Piste. Auch die Kegeltour nach sonst wohin steht nicht mehr auf meiner Liste. Verbring das Leben auf der Couch. Ich komme nicht mehr aus dem Haus. Ich komme nicht mehr vor die Tür. Ich komme nicht mehr aus dem Haus. Brich mal den Müll nach unten, geht schon bald die Puste aus. Verbring das Leben auf der Couch. Ich komme nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr raus.